Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Ein Ass in der Luft. Sky hockte vor dem großen Bildschirm im Erdgeschoss der Einsatzzentrale und beobachtete ein kleines Flugzeug, das in der Luft einen Salto nach dem anderen machte. Cool! Die Cockapoo-Hündin war über Funk mit Lotta, der Pilotin, verbunden. Toller Flugtrick! Zeigst du das auch morgen in der Show? Ja, ich kann es kaum erwarten, dir alle meine Kunststücke zu zeigen. Wir sind alle schon so gespannt. Guten Flug! Danke, wir sehen uns! Aber kaum hatte Lotta die Verbindung unterbrochen, stotterte auf einmal der Motor ihres Flugzeugs. Hä? Das klingt, als wäre etwas kaputt. Und dann stieg plötzlich schwarzer Rauch auf. Rocky, Zuma und Marshall tobten vor der Zentrale herum. Yippie! Als Sky plötzlich angeflogen kam und ein Kunststück nach dem anderen ausprobierte. Die Kunstpilotin Lotta kommt zu uns mit ihrer Flugshow! Begeistert landete Sky direkt neben ihren Freunden. Juhu! Dieses Mal sehen wir die Kunststücke am Himmel, nicht nur im Fernsehen. Kunstfliegen ist total spannend. Nicht für mich. Das Einzige, was ich fliegen lasse, ist mein Drachen. Marshall schnappte nach der Schnur seines Drachens. Seht ihr? Dann nahm er Anlauf und rannte über die Wiese. Der Drachen erhob sich in die Luft, wurde schneller, zog Marshall mit zu sich hinauf und fiel dann wieder auf den Boden. Und der kleine Feuerwehrhund landete genau auf Rocky. Oh, hab ich dir weh getan? Alles okay, Marshall. Aber das mit dem Landen musst du noch ein wenig üben. Ja, gut, dass du da warst. War ich gelandet. Nicht weit entfernt übten Rubble und Ryder auf ihren Skateboards Slalomfahren. Und noch war Rubble ein kleines bisschen schneller. Hier kommt Rubble, der schnellste Hund. Freu dich nicht zu früh, ich bin hinter dir. Oder auch nicht. Ryder musste nämlich bremsen. Hallo? Ryder, hörst du mich? Hier ist Lotta. Hallo Lotta. Wir freuen uns schon riesig auf deine Flugshow. Ich hoffe, ich kann starten. Mit dem Motor von meinem Flugzeug stimmt was nicht, siehst du? Im Cockpit von Lottas Flugzeug spielten die Instrumente verrückt. Oh, wie können wir dir helfen? Vielleicht schaffe ich es bis zur Abenteuerbucht, aber es wird dunkel und ich brauche einen Platz zum Landen. Mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns darum. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Danke, Ryder. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, ließen die Fellfreunde alles stehen und liegen. Nur Marshall verhedderte sich in der Schnur seines Drachens. Oh, ich hänge fest. Oh, seht mal. Ich kann fliegen. Der Wind hatte den Drachen gepackt. Ich kann fliegen. Und wehte ihn und Marshall direkt hinüber zur Einsatzzentrale, wo die anderen gerade in den gläsernen Fahrstuhl sprangen. Ich kann fliegen. Aber ich kann nicht landen. Das tat der Drachen von ganz allein. Direkt über Marshalls Freunden. Au, au, au, au. Auf einem Hundehaufen gelandet. Schon fuhr der Fahrstuhl los. Und auf dem Weg hinauf in die Zentrale sprangen die Hunde in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr sofort gekommen seid. Die Kunstpilotin Lotta hat Probleme. Lotta? So wie es aussieht, muss sie wohl hier bei uns eine Notlandung machen. Ich muss ihr helfen. Ich bin der Flughund. Ich meine, Falls du mich brauchst, Ryder. Natürlich, Sky. Bitte benutze deinen Hubschrauber und deine Fliegerbrille, um Lotta zu helfen. Sie wird auf dem Feld von Bäuerin Yumi landen. Alles klar, mach ich. Chase, du stellst deine Hütchen auf und baust so eine Landebahn auf das Feld. Und dann benutze dein Licht und leite Lotta dahin. Das ist ein Fall für Chase. Rocky, wenn das Flugzeug gelandet ist, machst du dich an die Arbeit und hilfst Lotta bei der Reparatur. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief geradewegs auf die Stange in der einen Ecke des Raumes zu und rutschte sie hinunter. Sie reichte direkt bis ins Erdgeschoss zu seinem roten Quad, das an Land und auf dem Wasser fahren konnte. Sky, Chase und Rocky nahmen dagegen die Rutsche mit den vielen Kurven. Hintereinander sausten sie zu ihren Fahrzeugen und machten sie startbereit. Die anderen Hunde blieben in der Einsatzzentrale für den Fall, dass Ryder sie doch noch brauchen würde. Wenig später waren Ryder, Rocky, Sky und Chase auch schon unterwegs. Direkt zum Bauernhof von Bäuerin Yumi, der am Rand der Abenteuerbucht lag. Ich kann das Flugzeug nirgendwo sehen. Lotta ist noch hinter dem Berg, aber gleich müsstest du sie sehen. Ich sag dir Bescheid. Jetzt! Ja, da ist sie! Lotta, ich sehe dich. Siehst du mich auch? Ich sehe gar nichts, nur lauter Rauch. Wow! Der Motor des kleinen Flugzeugs setzte immer öfter aus und dann sackte die Maschine ab. Oh. Lotta hatte große Mühe, sie in der Luft zu halten. Man muss Adleraugen haben, um nicht gegen die Bäume zu fliegen. Plötzlich tauchte genau vor ihr ein riesiger Adler auf, der einen Fisch in seinen Krallen hielt. Wow, ein echtes Adlerauge. Doch der Adler ließ den Fisch fallen, direkt über Lottas Kopf. Hallo Vogel, hier hast du den Fisch zurück. Sie warf den Fisch hoch in die Luft und der Adler schnappte danach. Das war ein guter Wurf. Jetzt konnte der Adler den Fisch in sein Nest bringen. Gut zu wissen, da hat er noch mal Glück gehabt. Ein bisschen Glück könnte ich auch gut gebrauchen. Keine Sorge, flieg einfach hinter Sky her. Chase baut gerade eine Landebahn auf Yumis Feld. Ich flieg vor und du kommst einfach hinterher. Alles klar, Sky. Langsam wurde es dunkel. Viel Zeit blieb den Fellfreunden nicht mehr, um alles für die Landung vorzubereiten. Aber Chase tat, was er konnte und verteilte jetzt die letzten Hütchen auf dem Feld von Bäuerin Yumi. Super Landebahn, Chase. Aber Sky muss auch sehen können, wo sie ist. Das kriege ich hin. Wuff! Lichtstrahl! Ein Scheinwerfer erhellte die Dunkelheit, strahlte aber direkt in den Himmel. Sehr gut, aber mit diesem Licht kann Sky nur sehen, wo wir sind. Wir müssen noch irgendwie die Landebahn beleuchten. Rocky! Hast du zufällig alte Taschenlampen in deinem Auto? Ja, ich habe sogar ganz viele. Das ist eine gute Idee. Chase und Rocky übernehmen den Fall. Die Freunde suchten in Rockys Recycling-LKW alle Taschenlampen zusammen, die sie finden konnten. Und alles, was sie sonst noch brauchten. Ruff, Klebeband. Dann befestigte Ryder die Lampen direkt auf den Hütchen. Jetzt war die Landebahn hell erleuchtet. Ihr werdet gleich über dem Bauernhof sein. Siehst du die Landebahnlichter? Ich schau gleich nach. Ja, ich sehe die Landebahn. Wir sind fast da. Aber nun tauchte ein neues Problem auf. Oh nein, ich glaube, ich schaffe es nicht. Das Flugzeug geht zu schnell runter. Ich muss springen. Ryder, Lotta muss mit dem Fallschirm abspringen. Es ist dunkel. Das ist gefährlich. Dann sieht sie nicht, wo sie landet. Doch dann hatte Ryder eine Idee. Ich hab's. Lotta, bist du schon mal auf die Flügel vom Flugzeug geklettert? Ja, das ist mein Lieblingstrick. Hast du noch nie im Fernsehen gesehen, wie sie das macht? Lotta kann die schwierigsten Kunststücke mit ihrem Flugzeug. Ja, das kann nicht jeder. Sehr gut. Sky, du lässt bitte das Seil und den Gurt runter. Wenn Lotta es auf den Flügel schafft und den Gurt anlegt, dann muss sie nicht abspringen. Ja gut, mach ich. Lotta, hast du verstanden? Ja, ich mach mich auf den Weg. Lotta schaltete die automatische Steuerung ein und kletterte dann auf die rechte Tragfläche ihres Flugzeugs. Achtung, ich komme! Der Hubschrauber befand sich nun genau über Lotta, die auf dem wackelnden Flugzeug immer wieder das Gleichgewicht verlor. Oh, vorsichtig! Nun ließ Sky das Seil hinunter, an dessen Ende der Gurt befestigt war. Ach, verpasst! Ich weiß nicht, ob ich das Seil erwische. Sky, ich hab meinen Fallschirm an. Ich springe doch ab. Nein, wir schaffen das. Halt durch, ich versuche ganz nah ranzukommen. Sky lenkte ihren Hubschrauber noch dichter an das Flugzeug heran. Ich hab's. Erleichtert band sich Lotta den Gurt um. Es hat geklappt. Das Seil straffte sich, zog Lotta von der Tragfläche und der Hubschrauber drehte ab. Wir erwarten euch auf Yumis Bauernhof. Ja, wir sind gleich da. Lotta baumelte am Seil unter dem Hubschrauber. Ryder, siehst du mal nach Amelia? Mach ich, aber wer ist denn Amelia? Mein Flugzeug. Alle Piloten geben ihren Flugzeugen Namen. Kein Problem, ich kann Amelia von hier aus verfolgen. Lottas Flugzeug wird auf dem Wasser runterkommen. Chase, wir fahren zur Bucht und versuchen, Amelia an Land zu ziehen, bevor sie untergeht. Das ist ein Fall für Chase. Ryder drückte auf einen Knopf an seinem Pawpad. Hier ist Marshall. Wie kann ich euch helfen? Du musst Lotta untersuchen, wenn sie gelandet ist, und gucken, ob es ihr gut geht. Schon unterwegs. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase und Ryder machten sich sofort auf den Weg, während Rocky die Landebahn bewachte. Da ist Sky. Roar! Ja! Das macht genauso viel Spaß, wie mit dem Flugzeug zu fliegen. Das könnte ich bei meiner nächsten Show zeigen. Vorsichtig setzte Sky Lotta direkt auf der Landebahn ab. Und die Pilotin schnallte sich den Gurt ab. Danke, Sky! Hab ich gern gemacht! Ich glaub's nicht, ich hab mein großes Vorbild gerettet. Sky strahlte übers ganze Gesicht. Rocky dagegen kümmerte sich um Lotta. Lotta, bist du in Ordnung? Aber da kam bereits Marshall mit seinem Feuerwehrauto angesaust. Rettungssanitäter Marshall wird diese Frage beantworten. Erstmal sehen wir nach, ob du dir auch nichts gebrochen hast. Wuff, wuff, Röntgenbild. Der kleine Feuerwehrhund untersuchte die Pilotin von Kopf bis Fuß. Also, wo tut's weh? Eigentlich nirgends. Ich hab nur einen klitzekleinen Kratzer an meinem Arm. Im Nu hatte Marshall Lotta den Arm verbunden, den Fuß bandagiert und ihr eine Halskrause angelegt. Marshall, findest du das nicht ein ganz klein wenig übertrieben? Doch, vielleicht. Ich sehe aus wie ein Außerirdischer. Aber ansonsten geht es mir gut. Na komm, wir haben keine Zeit. Ryder wartet am Strand. Ja, das stimmt. Wir müssen Amelia aus dem Wasser holen, bevor sie untergeht. Das Flugzeug setzte genau an der Stelle der Abenteuerbucht auf dem Wasser auf, die Ryder berechnet hatte. Kaum war es gelandet, kam Ryder bereits auf seinem Quad angefahren, das statt Rädern nun Kufen hatte. Schnell machte er die Maschine an einem dicken Seil fest, das mit dem anderen Ende an Chase' Polizeiauto befestigt war. Ja, das Flugzeug hängt am Haken. Zieh es raus, bevor es voll Wasser läuft. Geht sofort los! Chase startete seine Seilwinde. Das Seil spannte sich und zog das Flugzeug langsam aus dem Wasser. Ja! Sehr gut! Die Fellfreunde und Lotta kamen gerade noch rechtzeitig, um dabei zuzusehen. Hurra! Meine Amelia ist ziemlich kaputt. Bis zur Flugshow schaffe ich es sicher nicht, sie zu reparieren. Dafür würde ich ganz viele Mechaniker brauchen. Wir helfen dir. Gemeinsam schaffen wir es. Na los, fangen wir an. Oh, danke, lieb von euch. Aber ihr habt mir schon so viel geholfen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit. Und da alle mit anpackten, dauerte es gar nicht lange, bis sie den Motor repariert hatten. Geschafft! Dann kümmerten sie sich um den Rest. Mit Erfolg. Wahnsinn, sie sieht aus wie neu. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Vielen Dank. Es hat uns viel Spaß gemacht. Ihr Helfer auf vier Pfoten seid die Besten. Ich freue mich schon so auf die Flugshow morgen. Sky, hättest du vielleicht Lust, dir meine Kunststücke ganz aus der Nähe anzuschauen? Oh ja, gern. Am nächsten Tag waren alle schon früh auf den Beinen, um nur ja nichts von der Flugshow zu verpassen. Die Fellfreunde hielten den Atem an, als Lotta einen Salto nach dem anderen flog und dann auf eine der Tragflächen ihres Flugzeugs kletterte. Aber wer saß denn da am Steuer? Seht mal, da ist Sky! Wow, sie ist richtig gut. Ihr seid alle gut. Und damit hatte Ryder wirklich recht. Ja!